lang zu und verbrauch. Die Scheuklappen liegen schon bereit. Alter, Krankheit, Elend, Tod, die gibt es doch nur zum Frühstücksei Papier serviert. Die Wahrheit nimm in kleiner Münze, denn stumpfe Zwerge sind erwünscht. Dein Feuer verglimmt zu lauer Asche, vergiss dich selbst und dein Wohin. Verehr das Licht nur ganz von fern und kaufe dir den Sinn ganz nach Programm. Das Dunkel ist nur Gruselkabinett und handeln müssen ohnehin die anderen. Ja, die anderen. Ja, die anderen. Ja, die anderen. Ja, die anderen. Ja, die anderen. Man zeigt die faule Frucht dir als den Keim. Du bist leer, wenn Blätter fallen, und blind, wenn dir die Augen aufgehen, und Müll, wenn du nichts mehr taugst. noch die Seiten im Buch der Hoffnung? Siehst du noch die Seiten im Buch der Sehnsucht? Oder macht der Tod ein leeres Buch dir zu? Ein leeres Buch dir zu. Ein leeres Buch dir zu. Thank you.